Es war ein niedliches kleines Kino und niedrig. Es roch nach Kindern, Aufregung, Bonbon. Es roch im ganzen Club nach Rahmen, Bonbon. Das kam davon, weil man vorne neben der Kasse welche kaufen konnte. Für 10 Pfennig 5 Stück. Deswegen roch es nach Rahmenbonbon an allen Enden. Aber sonst war es ein niedliches Kino und niedrig. Es ging kaum 200 Menschen hinein. Es war ein richtiges kleines Vorstadtkino, eines von denen, die man gutmütig Flohkiste nennt, ohne Gehässigkeit. Unser Kino hieß Victoria Lichtspiele. Sonntagnachmittag gab es Kindervorstellung für halbe Preise. Aber die Rahmenbonbon waren beinahe noch wichtiger. Sie gehörten dazu, zum Sonntag, zum Kino. 5 Stück, einen Groschen. So rentierte sich das auch für den Besitzer.